Ich sehe dich täglich mit der Nadel im Arm auf dem Bahnhofsklo. Was bist du, Arm? Der tolle Kick. Er endete in Sucht, in Krankheit, Depressionen, in Lebensflucht. Du bist selber schuld an deinem Schicksal. Du bist selber schuld an deiner Unfall. Du bist selber schuld an deinem Schicksal. Du bist selber schuld an deiner Unfall. Du verkaufst dein Körper für den nächsten Schuss. Du bedingst dich selber noch einen, dein Schluss. Irgendwann ist es soweit, Überdosis und Ende. Keine Chance für den Entzug, keine Chance für die Wende. Du bist selber schuld an deinem Schicksal. Du bist selber schuld an deiner Höllenqual. Du bist selber schuld an deinem Schicksal. Du bist selber schuld an deiner Höllenqual. Trauernde Eltern, trauernde Junkies im Park. Ich hab's unter Kontrolle, du warst so stark. Ein Trip in die Hölle und wieder zurück. Für eine kurze Zeit, wenn du einen drückst. Du bist selber schuld an deinem Schicksal. Du bist selber schuld an deiner Höllenqual. Du bist selber schuld an deinem Schicksal. Du bist selber schuld an deiner Höllenqual. Du bist selber schuld an deinem Schicksal. Du bist selber schuld an deiner Höllenqual.